Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden mit Gregor Rotschalk. So, das war's schon. Na, ich muss ja sagen, eigentlich ein bisschen brav. Ich hatte es mir eine Nummer größer vorgestellt. Oder vielleicht so? Der 29. Januar 2013. Hier ist Radio 1 auf den bekannten Frequenzen, analog terrestrisch, in Kabel Berlin, Potsdam und Dresden, Satellit analog und digital, digital terrestrisch und im Livestream per Internet. Aus dem Funkhaus an der Marlene-Dietrich-Allee in Potsdam präsentieren wir die Rückkehr der Radiolegenden. Am Mikrofon heute Gregor Rotschalk. Und ich bin es selber und ich spreche heute auch alleine. Ich lasse nicht sprechen, doch im gewissermaßen Sinne schon von mir. Es ist 10 Uhr und 7 Minuten ganz genau und los geht's. Me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can say said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? I said, are you gonna be my girl? Spätestens an dieser Stelle muss jeder wach geworden sein. Mein Gott, hat der Kerl gebrüllt. Ich wusste gar nicht, dass das so laut war damals. Apropos laut. Wir haben schon eine Höreranfrage bekommen von Michael Radke, der sagt, er sei ganz aus dem Häuschen, dass ich nun heute live und wahrhaftig auf dem Sender sei. Ich bin es wirklich. Und er wollte hören, von wem war denn mein damaliges Opening? Listen to the Band von den Monkees. Und das hörte sich so an. Wir spielen mal. Listen to the Band. Viele Jahre habe ich den Rias Treffpunkt so angesagt und vielen Dank natürlich, das Applaus, Feeling muss dabei sein. Und dann wurden die Titel gespielt, wie sie so kamen. Sag mal, habt ihr die hier eigentlich auch einen Hitkeller? Eigentlich schon, nicht? Hallo? Hallo? Höre ich was? Hitkeller? Hall höre ich nicht. Im Keller hallt's doch immer, nicht? Es ist egal. Wen haben wir da? Enagada Davida. Jetzt gehen wir richtig in den Underground. 1968, ist das richtig? In dem Dreh. In a god of fever, honey, don't you know that I'm loving you? In a god of fever, baby, don't you know that I'll always be true? Das waren Zeiten. Aber damit Sie keinen Schreck kriegen, dass es hier so untergründig weitergeht, wir haben noch was aus dem Jahre 67, die Doors und Light My Fire. Und danach gibt es eine Überraschung, glaube ich. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. The time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, Aus der Frühzeit des Rias Treffpunkt, das waren auch Zeiten. Die Doors und Light My Fire. Das waren noch Zeiten. Aber wir sind ja in der Neuzeit angekommen um 10.18 Uhr und ihr habt was für mich vorbereitet. Der unbekannte, alte Bekannte. Ja, unbekannte, alte Bekannte. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist jetzt am anderen Ende ein Mensch, der eigentlich mit mir in irgendeiner Beziehung gestanden hat oder noch steht und den müsste ich jetzt erkennen. Und als erstes frage ich erstmal, ist es wirklich ein Mensch oder eine Sache? Hallo? Es ist ein junger Mensch. Ein junger Mensch? Und hat er jetzt eine Stimme, die verfremdet ist oder ist das die natürliche Stimme? Das ist die natürlich verfremdete Stimme. Eine natürlich verfremdete Stimme. Mein Gott, Rotschalk, was ist denn das? Das Gedächtnis lässt langsam nach. Könnte der unverfremdete oder verfremdete Fremde vielleicht noch etwas sagen? Wann ist er geboren? Ach, das darf er nicht sagen. Vor 65 Jahren. Vor 65? Ach, mit solchen alten Kerlen, da rede ich doch erst gar nicht. Das ist doch nicht zu fassen. Vor 65 Jahren. Offenbar ist dieser Mensch ein Mann. Ja, meine Frau sagt ja. Das ließe sich zu... Nein, ist eine andere Baustelle. Haben wir uns in den letzten 10 Jahren einmal gesehen? Eigentlich nicht. Ja, aus den Augen, aus den Sinn, sagte meine Großmutter immer. Wie soll ich mich daran erinnern? Hatten wir mal Krach miteinander? Niemals. Waren wir gut befreundet? Ja, wir waren befreundete Kollegen. Befreundete Kollegen? Ha, wo gibt's denn sowas? Befreundete Kollegen? Wir waren doch alle Intimfeinde. Nein, natürlich nicht. Waren wir im selben Sender? Ja. Waren wir beim Rias? Ja. Hatten wir mit dem Treffpunkt zu tun? Auch. Auch. Nun liege ich wieder ganz weit hinten. Auch. Nein. Nein. Wie, nein? Bein? Gar nicht weit hinten. Ach, liege ich doch weit. Hatte es was mit Musik zu tun? Auch. Auch. Hatten wir redaktionell miteinander was zu tun? Ja, natürlich. Oh Gott, ist diese Stimme, wie kann denn das sein? So, und war das gewissermaßen einer meiner Vorgesetzten? Aus. Ich hab's nicht geraten. Ein unglaublicher Vorfall. Ich könnte dir jetzt noch sagen, dass wir einen gemeinsamen Bekannten haben, Peter Maffay. Wir haben einen gemeinsamen... Oder eine gemeinsame Bekannte, Schwester Christa. Unfassbar. Ich krieg's immer noch nicht raus. Natürlich, also ich meine, der gemeinsame Bekannte, Peter Maffay, wer kennt ihn nicht? Das ist nicht zu fassen. Jetzt muss ich meine Stimme nicht mehr verstellen. Also Nein. Pass auf. Ich habe da meine Frau, die damals war die Schwester Christa bei dir in der Sendung Musik nach der Schule, dort kennengelernt und bin mit ihr seitdem verheiratet. Burkhard Rausch ist mein Name. Burkhard, Mensch, aus Bremen rufst du ja, an? Ja, natürlich. Burkhard, ja, das hättest du ja gleich sagen sollen. Ein unglaublich. Du weißt, kennst du diesen Spot noch? Ja, natürlich, habe ich gehört. Wunderbar, wunderbar. Burkhard, das ist ja unglaublich. Ich hätte dich jetzt wirklich nicht erkannt. Das ist ja ich musste ja meine Stimme etwas verstellen. Ne? Ja, genau. Ja. Erzähle, was treibst du? Ich wollte gerade sagen, ich habe diesen Jingle auch gerade eben schon vorher bei dir gehört. Wunderbar, alte Zeiten wieder hochgekommen, grandios. Wir hatten damals eine gute Zeit. Ich finde, wir haben die Hits gemacht und nicht gespielt, wie die ganzen Fließradios sonst in der Republik. Ja. Ich habe sie vorher schon ein bisschen gehört bei dir. So, genau, wunderbar. Ja, ich bin bei Radio Bremen gelandet seit 25, 26 Jahren und bin da Musikredakteur, habe mir aber immer sozusagen meine kleinen Inseln geschaffen. Ich habe immer Musikautoren Programme gemacht, bin jetzt in der Kultur jetzt letztendlich, war früher aufgebaut, so ein Jugendradio, sag ich mal, was heute so gang und gäbe ist. Das war damals Radio Bremen 4 und dann bin ich ein bisschen gewandert im Hause, bin letztlich in der Kultur jetzt gewesen. Und jetzt habe ich aufgehört, jetzt bin ich nur noch freier Mitarbeiter, jetzt bin ich da, wo ich wieder früher war. Na so, ja, wirklich wunderbar. Sag mal, so ein bisschen ist deine Stimme auch schon etwas angenordet, kann das sein? Das kann schon sein, ja, man sagt hier in Bremen natürlich nicht ein bisschen, sondern ein bisschen, ne? Oder man geht auch nicht um Block, sondern um Pudding. Oder so, man ist in Bremen und umzu. Ja klar, logisch, das bleibt nicht aus, es wird eingefärbt so ein bisschen. Aber manchmal, wenn ich in der Hektik bin, dann kommt wieder das alte Berlin an durch, war. Verstehst du? Kann ich dir abstellen. Man hört es. Burkhard, unglaublicher Vorfall. Ich muss sagen, dass wir alle noch leben. Ist es nicht unglaublich geradezu? Na klar. So. Mehr denn je. Gut, dann werden wir uns ja vielleicht auch nochmal, wenn es das gütige Schicksal will, live begegnen. Und zwar von Angesicht zu Angesicht. Und dann werden wir uns einfach eine Radiostation aussuchen, in der wir dann zusammen auftreten. Da wäre ich sofort dabei, sag ich dir ehrlich. Ich bin für jede Schandtat. Aber ich bin nicht so oft auf Malta wie du. Ah, ja. Ehrlich gesagt, es macht auch sehr viel mehr Spaß. Also wenn ich hier aus dem Fenster schaue, es ist grau. Es liegt Matsch. Es soll auch noch gleich regnen. Nein, es ist ja so grauenhaft. Wie könnt ihr hier überhaupt leben? Ach, es geht. Ja, gut, okay. Es geht. Man kann sich auch an die Jahreszeiten gewöhnen, finde ich. Ich finde, also weißt du, ich war mal ein Jahr lang so etwas in den südlicheren Gefilden, da fehlten mir die Jahreszeiten. Winter, Sommer, Herbst und also weißt du, 365 Tage im Jahr nur Sonne ist auch nicht schön, finde ich. Das sagst du. Ja. Ja, klar. Ich, in dem Zusammenhang muss ich jetzt gleich eine Meute auf Mallorca grüßen, die jetzt vor einem Kaminfeuer sitzen und bei einem Cappuccino die Sendung genießen. Hoffentlich haben sie nicht noch schon abgeschaltet. Ich hoffe es auf jeden Fall nicht. Nein. Burkhard, vielen Dank. Es war eine angenehme Begegnung, ein angenehmer, unbekannter Bekannter. Und wir sind ja wirklich alte Bekannte. Ja, Gregor. Und ich soll dich ganz herzlich von Schwester Christa grüßen. Vielen das Dank. Soll ich nicht vergessen. Vielen Dank. Grüße zurück und bleibe weiter ein glücklicher Ehemann. Und vor allen Dingen Vater. Ja, genau. Ich wünsche dir was. Say that you care if you say you love me madly. I'd gladly be there like a puppet on a string. Love is just like a merry-go-round with all the fun of the fair. One day I'm feeling down on the ground, then I'm up in the air. puppet on a string. I may win on the roundabout, then I'll lose on the swings. In or out, there is never a doubt just who's pulling the strings. Puppet on a string. I wonder if one day that you say that you care. If you say you love me madly, I'd gladly be there like a puppet on a string. Like a puppet on a string. Nicht, dass Sie denken, ich sei nun völlig wahnsinnig geworden, so einen Titel zu spielen. Es hatte eine Bewandtnis. Puppet on a String und Sandy Shaw 1967 war der Grund dafür, dass ich überhaupt eine Radiokarriere angefangen habe. Ich kam nämlich damals nach Berlin und hat in der neuen Welt einen Auftritt gehabt. Mein Auftrag war, mit ihr ein Interview zu machen. Aber sie hat sich nicht interviewen lassen wollen. Nein, sie hat es mit allen Mitteln verhindert, was dazu führte, dass ich ihr im Taxi gefolgt bin ins Hotel und sie anschließend, ohne sie zu fragen, in ihr Zimmer gekommen bin. Da kam sie gerade nackend aus der Dusche. Ich war ein junger, schüchterner Mensch und schaute nur auf ihre Füße, wirklich nur auf die Füße, und sie schmiss mich raus. Mit dem Bericht bin ich dann zum Rias gegangen, habe daraus eine Reportage gemacht, und das war dann meine erste Reportage für den Rias Treffpunkt. So, alle, die meinen, dass früher alles besser war, Hand hoch. Okay, danke. Ihr könnt dann alle zu Hause bleiben. Alle anderen gehen zu Peter Gabriel am 19. Oktober in der O2 World. Peter Gabriel live. Mit dem Original-Line-Up seines Albums So. Mit den Musikern und der unglaublichen Choreografie von 1987. Mit allen Songs vom legendären Album Soul. Radio 1. Für alle, die wissen, dass Nostalgie auch nicht mehr das ist, was sie mal war. Und natürlich nur für Erwachsene. Werbung. Nur bis Donnerstag. Jubelpreise bei Air Berlin. 1 Million zusätzliche Tickets ab 49 Euro One-Way-Komplettpreis. Jetzt buchen unter airberlin.com. Air Berlin. Your Airline. Was macht die neue Senior Allnet Flat eigentlich so günstig? Ganz einfach. Der Preis. Nur 19,90 Euro im Monat. Inklusive Flat fürs Festnetz, für alle Handynetze und fürs Internet. Perfekt für Smartphones. Jetzt auf simio.de. Weil einfach ist. Unser Top-Tipp. Entdecken Sie Chicago mit den Jubelpreisen von Air Berlin. Nur noch bis Donnerstag. Die Simio Allnet Flat 2 Monate gratis. Jetzt auf simio.de. Radio 1. Nachrichten. Mit Alexandra Nestmann. Am Berliner Alexanderplatz sind 6 Bus- und Straßenbahnhaltestellen gesperrt worden, weil vermutlich eine Säure verschüttet wurde. Der erste Verdacht, dass es sich um giftige und ätzende Flusssäure handelt, bestätigte sich laut Polizei aber nicht. Welche Substanz es ist, sei aber noch unklar. Mehrere Menschen hatten dort über Atemprobleme geklagt. Die Haltestellen liegen alle in der Kalibnischstraße. Deutschland wird für den Militäreinsatz im Krisenstaat Mali zusätzlich 15 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Dies verlautete aus Regierungskreisen in Berlin. Offiziell soll die Summe bei einer internationalen Geberkonferenz bekannt gegeben werden, die heute in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba begonnen hat. Die von Bundesumweltminister Altmaier geplante Strompreisbremse geht der FDP nicht weit genug. Bundeswirtschaftsminister Rösler sagte in der ARD, das Gesetz zur Förderung erneuerbarer Energien müsse grundlegend reformiert werden. Altmaier hatte gestern angeregt, die sogenannte Ökostromumlage zur Förderung erneuerbarer Energien zunächst für 2 Jahre einzufrieren. Auch soll die Mindestumlage für energieintensive Unternehmen maßvoll erhöht werden. Das Grimme-Institut gibt heute bekannt, wer sich dieses Jahr Hoffnung auf dem renommierten Grimme-Fernsehpreis machen kann. 3 Wettbewerbsjurys haben in den vergangenen Wochen aus mehr als 800 Vorschlägen knapp 60 Formate für die Endauswahl ermittelt. Preise gibt es in den Kategorien Fiktion, Information und Kultur sowie Unterhaltung. Verliehen werden die Auszeichnungen am 12. April. Soweit die Radio 1 Nachrichten, 10.31 Uhr und jetzt weiter mit Judith Mikro. Radio 1. Wetter. Aktuell werden in Berlin und Brandenburg zwischen 2 und 5 Grad gemessen. Maximal 8 Grad sind heute möglich. Heute ist es bewölkt und es regnet vor allem Richtung Oder, ist auch noch Schneeregen möglich. Im Verlauf des Tages sollen die Niederschläge aber allmählich nachlassen und es kann gebietsweise sogar mal auflockern. Es weht ein mäßiger bis frischer Wind. Verkehr. A9 Berlin Richtung Halle Leipzig zwischen Niemeck und Kleinmarzehns ist wegen einer Baustelle die linke Spur gesperrt. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau, Höhe Königs Wusterhausen steht ein kaputter LKW weiterhin auf der rechten Spur. A13 Berlin Richtung Dresden in der Ausfahrt Lübbenau steht ein kaputter LKW, eine Spur ist hier blockiert. Eine Meldung aus dem Stadtgebiet Neuruppin, die B167 ist zwischen Heinrich-Rau-Straße und Wittstocker Allee wegen Bergungsarbeiten nach einem Unfall immer noch gesperrt. Wenn möglich, sollten Sie diesen Bereich weiträumig umfahren. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding. Zwischen Spandauer und Siemensdamm ist immer noch die rechte Spur wegen Straßenschäden gesperrt. Und es gibt momentan stockenden Verkehr ab Wegstraße und Neukölln. Die Sonnenallee ist zwischen Dammweg und Baumschulenstraße nach einem Unfall weiterhin gesperrt. Und abschließend haben wir natürlich auch noch Blitzermeldungen für Sie. Geblitzt wird unter anderem auf der A24 Höhe Herzsprung in beiden Richtungen, auf der B169 in Klein-Ostnich Richtung Drebkau und in Potsdam in der Zeppelinstraße stadtauswärts. Weitere Blitzer und auch Verkehrsmeldungen nehmen wir nach wie vor sehr gerne von Ihnen gegen, und zwar unter der Rufnummer 0331 70 99 888. Und wir wünschen Ihnen natürlich eine gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden mit Gregor Rotschalk. Tja, und? Warum macht er das hier nicht? Ist ja unfassbar. Ist ja wie zu Hause. Es geht nicht los. Warum nicht? Ich spiele... Da ist er. Hier ist Treffpunkt mit Gregor Rotschalk. Ja, wir machen das hier mit der Hand, mit einem Computer, mit nur Computern. Mir fehlen hier links und rechts Plattenspieler und Jinglemaschinen und der ganze Krempel, den man früher hatte. Das ist irgendwie anders. Aber ich würde es wahrscheinlich noch lernen. Aber machen wir erstmal Musik. Anderson, du alter Schnarchlappen. Ja, ja, ja, da liegst du im Hitkeller. Und man holt dich ab und zu wieder raus. Ich werde mal wieder nach oben. Entschuldigung. Nun leg dich wieder hin. Ja, ist ja gut, ist ja gut. So. Ja, was man da für Schätze findet, ist ja unglaublich. Ich habe hier ein bisschen arbeiten lassen. Hier gibt's natürlich einen Hitkeller, ist völlig klar. Ohne Hitkeller kann ja kein Mensch auskommen. Und davon haben wir noch eine ganze Weile mehr. Und ein bisschen, aber irgendwie fehlt mir was. 10.38 Uhr, das ist für mich eine unmögliche Zeit. Normalerweise lege ich mich nochmal auf das linke Ohr. Was mir jetzt fehlt, wäre das hier. es klingt für mich wie Musik. Der Kaffee ist fertig, Barney mochte Molly. Bitte nicht wieder gleich einschlafen. Es geht bei uns nämlich weiter. Sie hören live Radio 1 um 10.42 Uhr. Achtung, Achtung. Turn the radio on. Yes, I guess that's the thing directly in front of me. Können wir langsam anfangen? Hallo nach Deutschland. Radio Secrets. Das Radio-Legenden-Quiz. When you love her by the radio phone. Ich darf wohl ohne Übertreibung von mir behaupten, so etwas wie das Urgestein des britischen Hörfunks zu sein. Als der BBC-Sender Radio One am 30. September 1967 das erste Mal im Äther zu hören war, saß ich, Tony Blackburn, hinter dem Mikrofon. Meine Stimme kündigte die Beatles und die Rolling Stones an. 17 Jahre blieb ich dem Sender treu verbunden. Dann begann eine berufliche Achterbahnfahrt, die mich 2002 in den australischen Dschungel spülte. Ich war tatsächlich bei der allerersten Show I'm a Celebrity, Get Me Out of Here dabei. Und ich wäre nicht Tony Blackburn, wenn ich das Ding nicht ordentlich gerockt und am Ende gewonnen hätte. Die Show brachte mir die Gunst des Publikums zurück und ich bekam neue Angebote von Radiosendern. Im Jahr 2004 heuerte ich bei Classic Go Digital Radio an. Der Sender verstand sich als Hüter des Easy Listening Sounds. Please release me. Es gab klare Richtlinien, welche Musik man spielen durfte und welche nicht. Es existierte sogar eine No-Go-Liste mit Musikern, die den Hörern auf gar keinen Fall zugemutet werden durften. Das gefiel mir, weil ich unbedingt wissen wollte, was passieren würde, wenn ich einen Song des Musikers, der ganz oben auf dieser Liste stand, spielen würde. Ich spielte im Juni 2004 sogar zwei Songs von dem Knaben hintereinander. Noch am selben Tag wurde ich von den Verantwortlichen des Senders suspendiert. Meine vorübergehende Entlassung beschäftigte sogar das englische Parlament. Die Parlamentarier forderten umgehend meine Rehabilitierung. Vielleicht mochten sie diesen unerwünschten Musiker. Wie hieß der noch gleich? Heute sagen wir Adieu, ihr kleinen Hausfrauen. This is the final countdown. Radio Secrets. Und hier ist nochmal die Frage, wie heißt der Musiker, der beim britischen Classic Gold Digital Radio nicht gespielt werden durfte, aber von der englischen Hörfunklegende Tony Blackburn dennoch aufgelegt wurde? Wenn Sie es wissen, dann rufen Sie an die 0331 70 99 111. Nochmal die 0331 70 99 111. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright. Das ist alles möglich, weil wir einen Zeitsprung gemacht haben. Jetzt sind Sie wieder bei Radio 1 und eben haben wir das Radio Secret oder Radio Secret gehört mit einer kniffligen Frage, die offenbar so knifflig nicht war, denn wir haben schon einen Hörer am anderen Ende, der geraten hat. Was war's? Ich darf die Frage nochmal wiederholen. Wie hieß der Musiker, der beim britischen Classic Gold Digital Radio nicht gespielt werden durfte, der aber von der englischen Hörfunklegende Tony Blackburn dennoch aufgelegt wurde? Stefan, du bist dran. Ja, hallo. Wie ich rausfinden konnte, war das Cliff Richard. Gute Idee, ja, gar nicht schlecht. Kennst du Cliff Richard noch? Nicht so wirklich. Oh, der hat mal einen Grand Prix gewonnen. Der hat unglaubliche Hits gehabt. Der war auch ein sehr frommer Mensch. Er hat sich irgendwann im späteren Leben dem Herrn, der über uns wohnt, zugewandt und ein frommes Leben geführt. Tolle Hits gehabt. Ursprünglich war er mal mit den Shadows zusammen, Cliff Richard and the Shadows, und hat Hit auf Hits gehabt. Wenn wir einen hätten, würde ich dir sogar auch noch einen vorführen. Stefan, du hörst durch Zufall oder bist du Stammhörer? Ich bin durchaus Stammhörer. Ich hoffe, du bist mir nicht zu böse, dass ich hier so ein chaotisches Zeug veranstalte heute. Na, ich finde das durchaus sehr, sehr abwechslungsreich, sehr schön. Ja, ich bin ja auch eine Radiolegende. Da darf man das bestimmt. Ich glaube, ich hoffe. Du hast was gewonnen, Stefan, und zwar den Comic Alexander der Große aus dem Comicladen Modern Graphics. Und der wird dir auch zugesendet werden. Und ich hoffe, du bleibst noch eine Weile dran. Das werde ich. Gut, was machen wir denn jetzt? Vielen Dank für deinen Anruf, vielen Dank fürs Mitmachen. Wir spielen was. Was spielen wir? Ach, wir spielen Pink Floyd, ist es richtig? Wir gehen also nochmal in den Hitkeller. Und was kann man um diese Zeit überhaupt nur haben? Oder hat's auch nicht? Money, Penunze, Kohle, wir brauchen sie alle. Milliarden, Millionen. Radio 1. Der Tipp von Axinia Salnik. Almudena Grandes liest aus ihrem Buch Der Feind meines Vaters im Europäischen Haus. Sie gehört zu den wichtigsten und erfolgreichsten spanischen Autorinnen der Gegenwart. In mehr als 20 Sprachen wurde gleich ihr erstes Buch Lulu gedruckt. Jetzt erzählt Almudena Grandes die Geschichte einer gefährlichen Freundschaft während des spanischen Bürgerkrieges. Nino ist der Sohn eines Polizisten. Er lernt Pepe kennen, der schon bald sein Vorbild wird. Doch dieser sympathisiert mit den Partisanen, die in den Bergen gegen die Franco-Diktatur kämpfen. So gerät der Junge zwischen die politischen Fronten und muss sich schließlich entscheiden, auf wessen Seite er steht. Der Feind meines Vaters. Heute liest Almudena Grandes aus ihrem neuen Roman ab 21 Uhr im Europäischen Haus unter den Linden 78 in Berlin-Mitte. Der Eintritt ist frei. Werbung. Nur ein gegrillter Burger ist ein guter Burger. Probier noch heute bei Burger King den Big King für nur 1,99 mit zweimal Beef auf offener Flamme frisch gegrillt, zweimal Käse und original Big King Soße. Der Big King bei Burger King, aber nur für kurze Zeit. Jetzt probieren. Burger King, Geschmack ist King. Berlin ist, wenn das Drehbuch zur Berlinale in der Zeitung steht. Für alle Filmfans, das offizielle Programmheft zur Berlinale mit allen Filmen, Stars und Hintergründen. Heute in der Berliner Morgenpost. Das ist Berlin. So muss Technik. Und deshalb gibt's jetzt den großen Technikbonus auf alle Produkte. Ab 499 Euro einkaufen und einen 50-Euro-Gutschein sichern. Und bei einem Einkaufswert ab 999 Euro gibt's sogar einen 150-Euro-Gutschein. Der große Technikbonus. Jetzt auf Saturn.de und in allen Berliner Märkten. Nur bis 2. Februar. Saturn. So muss Technik. Radio 1 vom RBB. Schlagzeilen. Fast jeder Zweite klagt über Stress im Job. Deutschland gibt 15 Millionen Euro für Mali-Einsatz. Das Wetter regnerisch und windig bei 6 bis 8 Grad, mehr dazu gleich. Radio 1. Nachrichten. Mit Alexandra Nestmann. Fast jeder zweite Arbeitnehmer in Deutschland klagt über zunehmenden Stress am Arbeitsplatz. Das geht aus dem Stressreport Deutschland 2012 hervor, den die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin heute vorstellte. Dafür wurden 18.000 Menschen zu ihrem Arbeitsalltag befragt. Bettina Freitag. Bei den Krankenkassen ist es zuerst aufgefallen. Immer häufiger melden sich Arbeitnehmer aus psychischen Gründen krank. Das passt zum Ergebnis des Stressreports. 60% der Befragten erzählten, dass sie verschiedene Dinge gleichzeitig erledigen müssen. Dazu kommt, die Arbeit wird häufig durch E-Mails oder Telefonate unterbrochen. Fast die Hälfte der Arbeitnehmer fühlt sich davon gestört. Die Mittagspause fällt oft aus. 26% arbeiten einfach durch. Die Arbeitshetze sorgt für Stress, der wiederum für zunehmende Beschwerden. Deutschland wird für den Militäreinsatz im Krisenstaat Mali zusätzlich rund 15 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Dies verlautete aus Regierungskreisen in Berlin. Offiziell soll die Summe heute bei einer internationalen Geberkonferenz in Addis Abeba bekannt gegeben werden. Von dort berichtet Bettina Rühl. Nach Angaben der afrikanischen Truppensteller sind für den Militäreinsatz in Mali rund 700 Millionen Euro nötig. Die Afrikanische Union will sich mit knapp 40 Millionen Euro an der Finanzierung der Mali-Mission beteiligen. Die Europäische Union gibt 50 Millionen Euro und will außerdem Militärausbilder entsenden. An der eintägigen Konferenz nehmen neben den Staaten der Afrikanischen Union auch Vertreter von rund 60 internationalen Partnern teil, darunter die Vereinten Nationen und die EU-Kommission. Am Berliner Alexanderplatz sind 6 Bus- und Straßenbahnhaltestellen gesperrt worden, weil vermutlich eine Säure verschüttet wurde. Der erste Verdacht, dass es sich um Flusssäure handle, bestätigte sich laut Polizei aber nicht. Britta Notnagel. In ersten Meldungen war von einem Giftanschlag die Rede gewesen, doch kurz danach gab die Polizei Entwarnung. Bei der Flüssigkeit soll es sich demnach nicht um gefährliche Flusssäure handeln. Was es genau ist, wird noch untersucht. Auch wer dahinter steckt, ist noch unklar. Mehrere Leute hatten heute früh über Reizungen der Atemwege geklagt. Kurz nach 7 Uhr war der Alarm bei der Polizei eingegangen. Die sperrte daraufhin 6 Bus- und Straßenbahnhaltestellen am Alex ab. Sie liegen alle in der Karl-Liebknecht-Straße. Die Berliner SPD-Fraktion berät heute über die Zukunft der S-Bahn. Es geht um die Frage, ob die Ringstrecke ausgeschrieben werden oder direkt an die BVG gehen soll. Miriam Keuter. Bei den Sozialdemokraten wird offen darüber nachgedacht, das Ausschreibungsverfahren zu stoppen und die Ringbahn gleich direkt an die BVG zu übergeben. Das stößt bei der CDU auf Kritik. Die geplante Privatisierung würde sich dadurch nochmal verzögern, heißt es. Der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion Kreins fordert unterdessen die S-Bahn auf, ihre Fahrgäste einen Monat lang kostenlos fahren zu lassen, um sie so für das knappe Zugangebot zu entschädigen. Laut Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg hat die S-Bahn in der vergangenen Woche nur knapp über 80% der vertraglich vorgesehenen Züge auf die Strecke gebracht. Vor den heutigen Parlamentsberatungen über die Homo-Ehe in Frankreich gibt es neue Proteste. Gegner des Projekts entrollten auf 170 Brücken in Paris Transparente. Auch die konservative Opposition läuft Sturm gegen das Projekt der sozialistischen Regierung von Staatschef Hollande. Sie hat mehr als 5000 Änderungsanträge vorbereitet und will auch eine Volksabstimmung fordern. In den vergangenen Wochen hatten in Frankreich hunderttausende Menschen für oder gegen die Homo-Ehe demonstriert. Das waren die Radio 1 Nachrichten. Es ist 11:04. Jetzt weiter mit Judith Mikol. Radio 1. Wetter. Aktuell werden in Berlin und Brandenburg zwischen 3 und 5 Grad gemessen. Maximal 8 Grad sind heute möglich. Und heute ist es bewölkt und es regnet zeitweise. Im Verlauf des Tages sollen die Niederschläge aber nachlassen. Und es kann örtlich auch mal auflockern. Es weht dazu ein mäßiger bis frischer Wind. Und in der Nacht ist es meist dicht bewölkt. Von Westen her regnet es teils stark und auch länger. Bei Werten zwischen 6 und 3 Grad. Und morgen ist es bedeckt. Immer wieder regnet es. Bei Höchstwerten zwischen 10 und 13 Grad weht ein frischer bis starker, teils stürmischer Wind. Verkehr. A9 Halle Leipzig Richtung Berlin zwischen Kleinmarzehns und Niemeck ist wegen einer Baustelle die linke Spur gesperrt. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau, Höhe Königs Wusterhausen steht immer noch ein defekter LKW auf der rechten Spur. A13 Berlin Richtung Dresden, in der Ausfahrt Lübbenau steht ein kaputter LKW, hier ist eine Spur blockiert. Eine Meldung aus dem Stadtgebiet Neuruppin, die B167 ist zwischen Heinrich-Rau-Straße und Wittstocker Allee wegen Bergungsarbeiten nach einem Unfall heute Morgen immer noch gesperrt. Wenn möglich, sollten Sie diesen Bereich wirklich weiträumig umfahren. Stadtverkehr Berlin, A100 Richtung Wedding. Zwischen Spandauer und Siemensdamm ist die rechte Spur immer noch wegen Straßenschäden gesperrt. Und es gibt daher stockenden Verkehr Richtung Norden ab dem Kreuz Schöneberg. Und abschließend haben wir natürlich auch noch Blitzermeldungen für Sie. Geblitzt wird unter anderem auf der A24 Höhe Herzsprung in beiden Richtungen, auf der A111 im Kreuz Oranienburg Richtung Dreieck Havelland und in Potsdam in der Zeppelinstraße stadtauswärts. Weitere Blitzer und auch Verkehrsmeldungen nehmen wir nach wie vor sehr gerne von Ihnen entgegen unter 0331 70 99 888 und wir wünschen Ihnen natürlich eine gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden mit Gregor Rotschalk. Was höre ich da gerade? Stress am Arbeitsplatz? Ich arbeite gar nicht. Mittagspause habe ich nicht. Ich schlafe durch. Hier ist Radio 1. Und ich hoffe, Sie hören durch. Will er nicht? Er will nicht! Oh, mein Rechner ist abgestürzt. Wir leben den Moment. Damit Sie nicht denken, wir sind nur im Hitkeller. Nein, wir sind mitten in der Zeit. Now tell me, hey ho, here she go, either a little too high. und mit Gregor Rotschalk. Ja, ja, die Radiolegenden machen, was sie wollen. Aber wir haben was ganz Besonderes für Sie jetzt. Tja, wenn ich sie schon spiele, was wird dann wohl jetzt passieren? Sie ist vor 30 Sekunden ins Studio gekommen. Marianne, wir haben uns ewige Zeiten nicht mehr gesehen. Das stimmt. Und wir kennen uns gar nicht so gut, wie die meisten Leute annehmen. Nee, das ist nämlich unser Geheimnis. Wir haben uns kennengelernt, kurz bevor du deine erste von mir getextete Platte aufgenommen hast. Nämlich das war... Welche war das? Das war Ihr gehört zu mir, ja, in der Tat. Ach echt, da hast du erst angefangen? Da habe ich erst angefangen, genau. Mit mir. Mit dir, ja. Und der Witz war der, während der Aufnahmepausen haben wir beide gesponnen. Kannst du dich noch erinnern? Ich habe gesagt, also diese Texterei gefällt mir. Ich würde gerne ein Märchen schreiben. Und da hast du gesagt, ja, mach das doch einfach. Und dann haben wir über Märchen uns unterhalten damals. Kannst du dich erinnern? Das weiß ich nicht mehr. Also bin ich ganz ehrlich, das weiß ich nicht mehr. Ja, ja, und dann haben wir gesagt, es müsste was sein, was alle Leute hören könnten. Dann bin ich aber dazu gekommen, eigentlich, du weißt, ich war schon damals in deine Stimme verliebt. Also ich gesagt, du brauchst gar keine Märchen zu erzählen, denn wenn du singst, dann klingt es wie ein Märchen. Ich bleibe heute dabei, ich bin immer noch ein großer Fan von dir. Und der Witz ist der, Marianne, die spricht, klingt völlig anders, als wenn sie singt. Du klingst unglaublich kühl, selbstsicher. Du hast eine Stimme, die würde zu einer ganz anderen Figur passen, wenn man dich reden hört. Wenn du singst, bist du wieder was ganz anderes. Man merkt, dass du mich nicht kennst, was natürlich total verrückt ist, weil du hast viele Songs für mich geschrieben, entscheidende, also Songs, die dann fast zu deutschem Kulturgut wurden, von denen ich heute noch profitiere. Aber so toll sie waren, waren sie manchmal nicht nur ein Segen, sondern sie waren auch ein Fluch, weil sie ein bestimmtes Image hergestellt haben. Und ich mich halt dann nicht so fühlte wie die Frau, die man sich vorstellte, wenn man diese Texte hörte. Und konntest du auch damals gar nicht. Du warst zu jung. Ja. Und du hast mal in einer Zeit, in der du diesen Texten gegenüber sehr kritisch gestanden hast, gesagt, ich musste immer das singen, was der Rotschalk da schrieb, weil der gerade Stress mit seiner Frau hatte. Ja, jetzt war aber das Verrückte für mich, dass du warst ja nicht so ein Frauenheld, wie es jetzt zum Beispiel Joachim Haider, der die Töne dazu erfand, war, sondern für mich wirktest du ja sehr unterkühlt, ja. Auch, also damals fast intellektuell, fast wie ein Lehrer. Und da habe ich mich dann im Nachhinein, als ich erwachsen war, natürlich gefragt, wo nimmt dieser Typ irgendwie die Storys her, wenn er gar nicht so ein Leben hat. Und ich musste mich natürlich auch, weißt du, in der Schule zum Beispiel... In vielen Schulen dann wurde ich eingeladen und musste mich für deine Texte verantworten, verstehst du? Ja. Diese genialen Banalitäten, also... Und das ist der Grund, warum ich gekommen bin zu dir. Ich wollte dich mal fragen, wo hast du das eigentlich hergenommen? Und was glaubst du, wie entscheidend waren diese Worte für die Songs, die heute Kult geworden sind, neben diesen wunderbaren Tönen von Joachim Haider, dafür, dass die Leute so lange, also über 30 Jahre daran festgehalten haben. Frag mich. Marianne, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass wir damals, ich habe mich ja mit Achim zusammengesetzt, der mich übrigens geknechtet hat damals. Das ist Müll, das singen alle, das geht nicht. Und du weißt, wie er war. Er war sehr konsequent in der Beziehung. Ich habe überlegt, oder wir haben überlegt, was können wir machen, das sich unterscheidet von dem normalen Schlagerdeutsch. Und wir kamen dann auf Ideen, wir müssten Geschichten schreiben, wir müssen kleine Romane schreiben, die auch inhaltlich so sind, dass sich jeder damit identifizieren kann. Natürlich sind auch kleine Romane, kleine Filme, es wird Fantasie erfordert, es muss sich jemand was vorstellen können, wir tauchen ein in eine andere Welt. Aber das wäre alles nichts geworden, wenn du es nicht gesungen hättest, denn du hast die Melodie zu diesen Romanen gemacht. Ja, aber ich bin nicht hier, damit wir uns gegenseitig gegenseitig loben, weil ich weiß, dass das tolle Songs waren, sonst wären diese Klassiker nicht über so viele Jahre noch populär, sondern mich würde einfach interessieren, du musstest dich ja auch in die Rolle einer jungen Frau hineinfühlen. Und wie macht man das dann? Wie alt warst du damals bei Er gehört zu mir? 30. 30. Und ja. Wie macht man das dann? Stellt man sich dann vor, wenn man so eine Zeile schreibt, wie Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür, dass eine junge Frau daran glaubt oder es will, dass so ein Mann, was fast also in dem Augenblick, wo sie es ausspricht, bis ans ihr Lebensende bei ihr bleibt. Du hast eben was Richtiges gesagt. Und damals auch. Ich war in einer relativ schwierigen Phase. Ich gebe das zu. Ja, ich war verheiratet, noch nicht allzu lange verheiratet. Und es lief nicht so richtig. Und das, was ich mir unter der großen Liebe vorgestellt hatte, war es ganz und gar nicht. Ich sah andere, manchmal auch sehr neidisch oder sehr verwundert, auf andere Paare, die es offenbar besser geschafft hatten. Das heißt also, das, was sich jeder Mensch, glaube ich, zu Beginn seines Lebens vorstellt, immer mit einem einzigen Menschen eins zu sein, mit ihm das zu tun, was man gerne selber macht, das war gerade flöten gegangen. Und du stehst dann ganz alleine da und siehst aber, dass andere es anders haben. Und das ist dann eine Art von Wunschdenken. Du magst recht haben, das war es wahrscheinlich. Dann kam hinzu, dass ich solche Texte ja nicht aus dem Ärmel geschüttelt habe, sondern in Zusammenarbeit mit Achim, dann wurden Melodien und Töne geändert, wurde es so lange gewalzt, geknetet, bis es rund klang und der Sinn dann. Also ich kann mich erinnern, du warst damals beim Grand Prix zur deutschen Ausscheidung, hast du Er gehört zu mir gesungen und am nächsten Montag gab es eine Besprechung in der Schallplattenfirma in der Wittelsbacher Straße und alle machten mich nieder. Tolle Musik, Meyer hat riesig gesungen, aber dieser Text ist ja grauenhaft, ist ja fürchterlich. Und dann kommt Gunter Gabriel zur Tür rein, der hatte gerade damals einen Riesenhit, und sagt, Gregor, ein Wahnsinnstext, Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür, das wird ein Hit. Und er hatte recht. Weißt du, Thomas Gottschalk kam mal auf mich zu und sagte, Marianne, wenn alle Frauen so wären wie du. Was hat er damit gemeint? Damit hat er gemeint, also diese Stabilität, die du dir vorgestellt hast, dass sie eine junge Frau hat, die ein Mann ein Leben lang also begleiten möchte. Das ist bis heute ein ewiger Wunsch. Also es war ein Männerwunsch eigentlich. Ja, du wirst lachen. Ich könnte mir kaum einen Mann vorstellen, der das nicht insgeheim wirklich wünscht. Das ist die Basis des menschlichen Zusammenseins. Ob es dann immer klappt, Also ich finde nicht, dass das Realität ist, Gregor, weil wir sind ja alle nicht realistisch. Die meisten Männer sind doch total konfliktscheu. Also das Gegenteil ist der Fall. Gerade junge Männer wollen sich überhaupt gar nicht. Die haben Angst. Angst. Die Träume, ich schwöre dir, die Träume all dieser Männer, die allen gesagt, ach, das brauche ich nicht, immer den Ärger mit den Frauen, die haben nur eins im Sinn. Es gibt nichts Schöneres. Es ist so unglaublich kitschig, mit einer Frau zusammen zu sein und glücklich zu sein. Es ist ein Märchen und manchmal wird es wahr. Du hast Musik mitgebracht. Ja, ich habe Musik mitgebracht. Ich habe kürzlich mit Peter Heppner gearbeitet. Wir sind zusammen auch aufgetreten. Und ich habe auf meinem Album Regenrhythmus einen Song geschrieben. Und der heißt genau Entgegengesetzt. Und den wollte ich unbedingt gerne mit dieser Stimme zusammensingen, die ich nenne den deutschen Brian Ferry, also Peter Heppner. Und das haben wir beide dann getan. Hier kommt dann genau Entgegengesetzt. Du wirst verlieren, Richtung entgegengesetzt ist die Richtung. Jetzt wie immer ist nicht zu spät. Du kannst nicht hören, was gar nicht klingt. Es nützt nichts, wenn man davon singt. So unergründlich wie die Meere und so unfassbar wie das Leben. So tief verborgen und doch so nah, so unerklärlich und so wahr. Das Tor aller Wunder fällt dir vor der Nase zu. Du erkennst es nicht, weißt nicht, wer du bist, willst mehr. Das, was ich meine, nennt sich nicht. Hat keinen Namen, kein Gesicht. Es findet dich, wenn du nicht suchst. Wenn du nur sein willst, was du bist. Ja, Marianne. Oh, entschuldige, dass ich darauf gegangen bin. Singen lassen. Entschuldigung. Ich bleib trotzdem dabei. Wenn du etwas singst, ich glaube, du könntest auch aus der Zeitung singen und die Bedeutung der Worte würde eine andere werden. Es ist kein Kompliment, eine Feststellung. Es ist Zauber dran. Wenn sie singt, dann ist es eine andere Welt. Ja gut, also ich sage. Auch ich habe ja, ich glaube, irgendwie vor 6 oder 7 Jahren noch mal ein Best-of-Album gemacht, hier mit den Söhnen Mannheims, Musti, mit unseren Songs von damals. Und da haben wir dann, um die Samples benutzen zu können von den alten Songs, Originaltonarten verwandt. Und ich wusste nicht, ob ich das schaffen werde nach all den Jahren, weil ich war ja Stimme wird tiefer damals langsam, nur ne? wirklich sehr jung. Ja. Und das ist dann aber eine Einstellung. Also ich bin dann ins Studio gegangen und ich habe gesungen und ich bin dann in die Regie gegangen und ich habe es gehört und ich habe gesagt, es ist so verrückt. Nach all den Jahren, mit all der Erfahrung, die ich jetzt habe, kann man dieser Stimme, wenn ich singe, immer noch glauben. Obwohl ich ja weiß, als Frau irgendwie das, also das Leben war das nicht, was ich gesungen habe, die Liebe war das auch nicht, das habe ich ja später kennengelernt, über deine Songs dann hinaus. Aber ich konnte sagen, ich kann ihr das glauben. Wie ist das möglich? Also dahinter bin ich selbst nicht gekommen. Das fand ich ein Phänomen. Wenn wir immer Hits und immer Geheimnisse lösen könnten, die sich um Musiktitel, um Personen, die mit Musik zu tun haben, ranken, dann wären wir jedem Hit einen Schritt näher. Irgendwo muss was drum sein, was nicht lösbar und nicht realitätsbezogen ergründbar ist. Also frag mich, du fragst mich ja eben, ich weiß es selber nicht. Nee, man muss ja auch nicht alles erkunden. Nee. Das muss man nicht alles wissen. Aber du bist ja natürlich in einem, du bist ja in einem ständigen Wandel. Du hast ja unglaublich künstlerisch was durchgemacht. Du, als du dich damals von dem Team getrennt hast, hast du völlig neue Wege, bist du völlig neue Wege eingeschlagen. Du hast eine Karriere, du hast mit unglaublich vielen Leuten gearbeitet. Und hast immer neue Erfahrungen gemacht. Welche waren eigentlich deine wichtigsten im späteren, nach er gehört zu mir Zeitalter? Also das Wichtigste war wirklich dieser Bruch gewesen mit damals unserem Produktionsteam, unserem erfolgreichen Produktionsteam. Und wenn ich, was ja auch gut möglich gewesen wäre, also viele Kollegen zeigen das, einfach stringent durchgezogen hätte, wie es bisher war, das heißt nur in reproduzierender Form gearbeitet hätte, das hätte mir auch persönlich das Genick gebrochen, das muss ich einfach sagen. Weil so ist das Leben nicht und man muss die Kunst oder man soll die Kunst, Malerei, Töne, Gesang, Worte schreiben, so behandeln wie das Leben. Und das bedeutet, du bist in ständigem Wandel. Also ich denke jetzt da nicht, dass ich da eine Ausnahmekünstlerin bin, weil ich mich permanent verändert habe, sondern ich denke, dass ich den natürlichen Wandlungsprozess des Lebens genutzt habe, auch in der Kunst unterzubringen und das einfach gelebt habe oder den Mut hatte, es zu leben. Denn das kann natürlich auch bedeuten, dass man sich eben mit weniger Menschen, die zu den Konzerten kommen, die die Platten kaufen, abfinden muss. Und das habe ich. Mir war die Anzahl der Menschen nicht so wichtig, sondern mir war wichtig, dass ich genau wie in der Jugendzeit, in der ich mit voller Begeisterung und Elan diese Philly Sound Songs gesungen habe, so wollte ich auch weitergehen an den jeweiligen Stellen, jeweils in dieser Zeit, in der ich lebte, begeistert und zu sein und mir treu zu sein. Ich konnte mir die Lüge nicht vorstellen. Um 11.30 Uhr mit Michael Mellinger. Deutschland ist einer der größten Finanzgeber für den afrikanisch geführten Militäreinsatz in Mali. Bei der großen internationalen Geberkonferenz in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba sagte ein Vertreter der Bundesregierung 15 Millionen Euro zu. Die USA kündigten umgerechnet 71 Millionen Euro an, Frankreich 47 Millionen. Fast jeder zweite Arbeitnehmer in Deutschland klagt über zunehmenden Stress am Arbeitsplatz. Das geht aus dem Stressreport Deutschland 2012 hervor, den die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin heute vorstellte. 60% der Befragten gaben an, dass sie oft verschiedene Aufgaben gleichzeitig erledigen müssten. Insgesamt wurden 18.000 Menschen zu ihrem Arbeitsalltag befragt. Die von Bundesumweltminister Altmaier geplante Strompreisbremse geht der FDP nicht weit genug. Bundeswirtschaftsminister Rösler sagte in der ARD, das Gesetz zur Förderung erneuerbarer Energien müsse grundlegend reformiert werden. Altmaier hatte gestern angeregt, die sogenannte Ökostromumlage zur Förderung erneuerbarer Energien zunächst für 2 Jahre einzufrieren. Auch solle die Mindestumlage für energieintensive Unternehmen maßvoll erhöht werden. Eine unbekannte Substanz hat in Berlin-Mitte einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Chemikalie sei an 6 Bus- und Straßenbahnhaltestellen in der Karl-Liebknecht-Straße und am Alexanderplatz gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Ob es sich um einen Anschlag handle, sei noch offen. Welche Substanz verwendet wurde, ist bislang unklar. Mehrere Menschen hatten über Atemprobleme geklagt. Das waren die Radio 1 Nachrichten und jetzt geht es weiter mit Judith Mikroll. Radio 1. Wetter. Aktuell werden in Berlin und Brandenburg zwischen 3 und 6 Grad gemessen und maximal 8 Grad sind heute theoretisch noch möglich. Nachmittags ist es bewölkt und es regnet zeitweise. Im Verlauf des Tages kann es örtlich aber auch mal auflockern. Es weht ein mäßiger bis frischer Wind. In der Nacht ist es ebenfalls dicht bewölkt. Von Westen her regnet es teils stark und auch mal länger bei Werten zwischen 6 und 3 Grad. Und morgen ist es bedeckt, immer wieder fällt Regen. Bei Höchstwerten zwischen 10 und 13 Grad weht ein frischer bis starker, teils stürmischer Wind. Verkehr. A9 Halle Leipzig Richtung Berlin zwischen Kleinmarzehns und Niemek ist wegen einer Baustelle immer noch die linke Spur gesperrt. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau, Höhe Königs Wusterhausen steht immer noch ein kaputter LKW auf der rechten Spur. Eine Meldung aus dem Stadtgebiet Neuruppin, die B167 ist zwischen Heinrich-Rau-Straße und Wittstocker Allee wegen Bergungsarbeiten nach einem Unfall heute Morgen immer noch gesperrt. Wenn möglich, sollten Sie diesen Bereich weiträumig umfahren. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding zwischen Spandauer und Siemensdamm ist immer noch die rechte Spur wegen Straßenschäden gesperrt und es gibt daher immer noch stockenden Verkehr. Und Tempelhof, die Gersdorfstraße, ist zwischen Attila-Straße und Kurfürstenstraße voll gesperrt. Der Grund ist ein Polizeieinsatz. Und abschließend haben wir auch noch Blitzermeldungen für Sie. Es wird geblitzt unter anderem auf der A24 Höhe Herzsprung in beiden Richtungen, auf der B96 zwischen Lieskau und Betten, auf der B169 in Kleinosnick Richtung Drebgau und in Potsdam in der Zeppelinstraße stadtauswärts. Weitere Blitzer und Verkehrsmeldungen nehmen wir sehr gerne von Ihnen entgegen unter 0331 70 99 888 und wir wünschen Ihnen natürlich eine gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden mit Gregor Rotschalk. Rias 2 auf 943. Schalt dein Radio an, denn der Treffpunkt ist dran. Jugendwelle Rias 2 auf 943. Jugendwelle Rias 2 auf 943. Schalt dein Radio an, denn der Treffpunkt ist dran. Jugendwelle Rias 2 auf 943. Ja. Das waren Zeiten. Und wenn ich jetzt, was die Zeit anbelangt, auf die Uhr schaue, 11.35 Uhr, das Wetter hat sich nicht geändert, ist es so grauenhaft. Kommen Sie mit mir ein bisschen an den Strand. Etwas Sonne tut uns allen gut. Ach, herrlich, wunderbar. Und wenn jetzt die Sonne auch noch anfängt zu scheinen, dann wäre ich natürlich total happy. Ich starte hier gerade irgendeinen Titel. Sagt mal, Kinder, ich dachte, ein Mac ist immer in Ordnung. Es kommt eine... Da ist er. Oh je. Fällt mir ein Stein vom Herzen. Also, Sonne. Ich es wird ja auch irgendwann mal wieder heißer werden und einen Sommer geben. Radio 1, die berühmten Radiolegenden sind da und eine Legende mehr bei mir im Studio, Marianne Rosenberg. Eine lebende. Das ist ja ganz schlimm. Das mit den Legenden hat ja immer schon so einen Endzeitcharakter. Wenn man ja, Legende klar. wird, dann lebt man nicht mehr lange. Ja? Das ist ein schöner Beerdigungskranz. Das stimmt. Ja, du musst dich aber auch damit abfinden, dass du Legende bist, nicht? Wie lebt man sich so? Ich meine, bei mir, ich tauche ab und zu mal auf. Jetzt nach 15 Jahren zum ersten Mal im Rundfunk. Ich fühle mich auch gar nicht als Legende. Aber du musst ständig mit dem Legendendasein leben. Du kommst auf die Bühne, die Leute wollen dich in einer bestimmten Form sehen und hören. Und du musst immer diesen wunderbaren Mix haben, die Balance. Bin ich Legende und lebe ich noch? Naja, also ich denke, man darf das nicht so persönlich nehmen. Das eine ist irgendwie die Bühne, auf der man steht. Und natürlich ist es so, dass die Leute sich dann die Klassiker immer wieder wünschen. Aber die kann man selbst in einem Programm wie Regenrhythmus, jetzt mit meinem letzten Album, wo ich dann mit Musikern auf der Bühne stehe und unsere Songs von damals in neuen Arrangements spiele, das kann man den Leuten auch immer wieder geben und schenken. Also das haben sie zu Kult gemacht. Warum soll man das nicht im Gepäck haben? Und wenn selbst die Stones sich nicht erlauben können, ohne Satisfaction oder Angie auf die Bühne zu gehen, was soll ich denn da rummeckern? Das ist ja neben dem Fluch, Erwartungshaltung zu erfüllen, ja, auch ein wahnsinniges, tolles, großes Geschenk. Und du kannst dir natürlich auch inzwischen erlauben, dir selber Geschenke zu machen. Das heißt, du kannst weiter experimentieren und aufnehmen, was du möchtest, oder? Also experimentieren tue ich nicht mehr, das habe ich in den 80ern gemacht, die Zeiten sind vorbei, aber es ist richtig, ich mache die Musik, die ich schön finde, die mir Spaß macht, die mich selbst antörnt und ich glaube, dass ich nur so auch es schaffen kann, andere Menschen irgendwie etwas über die Haut oder ins Herz zu jagen. Was hören wir jetzt? Jetzt hören wir Dämonen und Wunder, das ist auch aus Regenrhythmus und das steht für die guten und die schlechten Seiten im Leben. Von vorn. Vergiss, was du weißt. Erinnere dich. Wir leben und lieben. Wir lieben und leben. Und wissen doch nicht, was das ist. Die Wolken sind. Du lächelst schön, fast wie ein Kind. Du gehst durch den Regen, du greifst dir ans Herz, bist mitten im Leben und fällst durch den Wind. Du hast hochgespielt. Von Lügen betört, von all diesem Unsinn, den man sich so schwört. Die Sonne verschwindet, genau wie dein Herz. Es hat viel zu viel im Leben begehrt. Dämonen Ziel. Du hast nicht verloren. beginnst du von vorn. Erinnere dich, es gab ein Leben davor und es gibt ein Leben danach, doch kein Weg zurück. Dämonen und Wunder, du kennst dieses Spiel. Marianne Rosenberg zu uns bei Radio 1 zu Gast. Zu uns ist gut, wunderbar. Marianne, du bist ja mal selber entdeckt worden bei einer Art Castingshow, ne, wenn ich mich nicht irre. Naja, so nennt man das heute. Damals nannte man das Nachwuchswettbewerb. Und da waren natürlich nicht so viele Menschen dran, auch nicht so viele Kameras. Also nicht Millionen Menschen, die entweder deinen Aufstieg begleitet haben. Oder ja, den Absturz. Ne? Oder den Absturz. Und ja, du musstest dann auch nicht zurück irgendwie in eine Kleinstadt da leben, mit deinen Schülerkollegen wieder in die Schule gehen und das alles ertragen. Also stelle ich mir psychisch schon für diese jungen Menschen, die in den Castingshows sind, sehr problematisch vor. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber es gehört heute mit dazu, die werden ja eigentlich verbrannt. Ich finde es unfair generell. Ja, ich würde sagen, das ist irgendwie eine, ja, Menschenmaschine. Ja, das gehört heute zum Betrieb. Das waren damals Brot und Spiele. Und heute hat man eben, die Leute gieren ja nach Sensationen. Wenn einer abstürzt, im wahrsten Sinne des Wortes, dann sagt man, oh, guck mal, das war's. Wenn einer ganz normal Erfolg hat, naja, man erwartet es ja geradezu davon. Aber würdest ist du, schon eigentümlich. Würdest du heute jemandem dazu raten, wenn er kann, wenn er die Chance hat? Es gibt ja kaum noch andere Möglichkeiten zu starten in diesem Beruf. Soll er es tun, wenn er es kann? Also gut, ich habe einen Song darüber gemacht, den werden wir dann später hören, der heißt Lauf Kleine und dieser Song gibt Tipps, also für ein junges Mädchen oder einen Jungen, wenn sie sich darin befinden, was es sein könnte, weil was die oft unterschreiben müssen, wissen sie gar nicht, dass sie über mehrere Jahre gebunden sind und dass alles, was ihnen vor der Kamera passiert, ausgewertet werden kann und ich denke schon, dass die ein Stück weit mit Blut da unterschreiben. Hören wir rein. Sie verkleistern dein Hirn mit Zuckerwatte. Sie vergiften dein Leben wie das eine Ratte. Du wolltest dich spüren, wolltest dich verstehen, wolltest nur einmal den Laufsteg raufgehen. Sie lutschen deinen Traum wie ein Himbeerbonbon. Sie verpassen dir einen Haarschnitt und einen Mördersong. Ihren Knebelvertrag zeichnest du mit Blut. Sie schmeicheln dir und noch geht es dir gut. Mach dein Ding, Kleine, in den Ring, Kleine. Gib nicht auf, Kleine, kämpf und lauf, Kleine. Sie haben kalte Steine in ihrer Brust statt deinem Herz. Du kommst aus dem Kaff, kennst dort alle Straßen. Dort gibt's nur eine Disco und ein Nadelstudio-Laden. an der Bushaltestelle sammeln sich die Angst, dass dich ödet alles an, du machst alles anders. Sie zeigen dir ihre Puppenwelt, sie ziehen dich aus, machen dich zu Geld. Sie malen dich an wie ein Zirkuspferd. Glaubst du wirklich, jetzt bist du mehr wert? Mach nicht schlapp, Kleine, sei auf Zeit, Kleine, zieh sie ab, Kleine, krass die Lippen. Gut fest in der Achterbahn. Da oben auf dem Seil wird man schnell flügellahm. Wenn du glaubst, du hast die Zügel in der Hand, hast du dir längst schon die Flügel verbrannt. Noch bist du die Nummer eins mit gepuderter Nase. Immer höher und so weiter, noch eine Sprosse auf der Leibe. Das Kotzen danach fällt dir nicht mehr schwer. Hunger hast du schon längst nicht mehr. Jetzt auf, Kleine, schmeiß sie raus, Kleine, ball die Faust, Kleine, renn und lauf, Kleine. Sie haben kalte Steine. Ja, wir könnten eine Stunde oder zwei Stunden weiterreden. Eigentlich ist das viel zu kurz. Ich habe die Marianne jetzt so lange nicht gesehen. Wir hätten uns auch tagelang zu erzählen eigentlich. Aber ich glaube, wir haben uns kennengelernt. Da hast du moderiert damals beim Rias. Ja, ja, das stimmt. Da bin ich dann zu dir gekommen. Da hast du noch nicht für mich geschrieben. Richtig. Und manchmal kommt es eben anders, als man denkt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute hier warst. Guck mal, wie seriös ich plötzlich werde, wenn du da bist. Unglaublich, ja? Eigentümlich. Ja, entspann dich. Mache ich total. Vielen Dank, wie gesagt, dass du da warst. Wir hätten noch über vieles reden können, auch noch viel von deiner Musik spielen können, aber die Zeit drängt. Und was ist jetzt dran? Werbung oder sowas ähnlich? Muss hier Geld verdient werden? Ich denke, die kriegen so viel Radiogebühren. Na gut, sollen sie Geld verdienen. Radio 1, der Tipp von Axinia Salnik. Samara, Zentrum der Welt, eine Ausstellung im Museum für islamische Kunst. Samara, nördlich von Bagdad am Tigris gelegen. Sie war einst Residenzstadt des mächtigen abbasidischen Kalifenreiches. Wer sie besuchte, der konnte gigantische Paläste, Moscheen, Jagdgehege oder Pferdebahnrennen durchschreiten. Damals eine der wichtigsten Stadtanlagen der Welt. Vor 100 Jahren wurde die Ruine vom deutschen Archäologen Ernst Herzfeld ausgegraben. Diese Ausstellung zeigt nun eine große Auswahl der Funde. Darunter Reste von Wandmalereien, Stucken, chinesisches Porzellan oder geschliffenes Glas aus den Palästen. Abgerundet wird das Ganze durch historische Fotos, die während der Grabungen entstanden sind. Samara, Zentrum der Welt, zu sehen im Museum für islamische Kunst, Bodestraße 1 in Mitte. Zwischen 10 und 18 Uhr ist geöffnet. 10 ermäßigt 5 Euro kostet der Eintritt. Werbung. Jetzt bei Praktika 20% auf alles, außer Artikel der Marke Budget. 20%? Praktika, hier spricht der Preis. So viel Geschmack für so wenig Geld. Der King des Monats bei Burger King. Jetzt der Long Chicken mit zartem Hähnchenfleisch und knackigem Salat. Im King-Menü mit großer Portion King Pommes und großem Softdrink für nur 3,99. Aber nur für kurze Zeit. Burger King. Geschmack ist King. WSV im dänischen Bettenlager. Mit sensationellen Reduzierungen. Hochwertige Markenmatratzen namhafter Hersteller. Alle Standardgrößen. Vorher bis zu 299, jetzt nur 150 Euro. Dänisches Bettenlager. Qualität sehr preiswert. Radio 1 vom RBB. Schlagzeilen. Die 12 Uhr Nachrichten. Fast jeder Zweite klagt über Stress im Job. Deutschland gibt 15 Millionen Euro für Mani-Einsatz. Das Wetter nachmittags von Westen nachlassender Regen, aber weiterhin windig bei 6 bis 8 Grad.

Vor den heutigen Parlamentsberatungen über die Homo-Ehe in Frankreich gibt es neue Proteste. Gegner des Projekts entrollten auf 170 Brücken in Paris Transparente. Auch die konservative Opposition läuft Sturm gegen das Projekt der sozialistischen Regierung von Staatschef Hollande. Sie hat mehr als 5000 Änderungsanträge vorbereitet und will auch eine Volksabstimmung fordern. In den vergangenen Wochen hatten in Frankreich hunderttausende Menschen für oder gegen die Homo-Ehe demonstriert. Das waren die Radio 1 Nachrichten und jetzt geht es weiter mit Judith Mikoll. Radio 1. Wetter. Aktuell werden in Berlin und Brandenburg zwischen 3 und 6 Grad gemessen. Maximal 8 Grad sind heute noch möglich. Und am Nachmittag ist es bewölkt. Es regnet vielerorts. Im Verlauf des Tages sollen die Niederschläge aber nachlassen. Und es kann örtlich auch mal auflockern. Es weht ein mäßiger bis frischer Wind. Nachts ist es meist dicht bewölkt. Und von Westen her regnet es teils stark und auch länger. Bei Werten zwischen 6 und 3 Grad. Und morgen ist es bedeckt. Immer wieder fällt Regen. Bei Höchstwerten zwischen 10 und 13 Grad weht ein frischer bis starker, teils stürmischer Wind. Verkehr. A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen dem Kreuz Oranienburg und Oberkrämer ist die rechte Spur gesperrt. Dort steht ein kaputter LKW. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau, Höhe Königs Wusterhausen, steht immer noch ein defekter LKW auf der rechten Spur. B5 Berlin Richtung Küritz. Zwischen dem Anschluss Bredow und der Ampelkreuzung Nauen Ost ist die rechte Spur gesperrt. Der Grund ist ein kaputtes Auto. Und nochmal die Meldung aus dem Stadtgebiet Neuruppin. Die B167 ist zwischen Heinrich-Rau-Straße und Wittstocker Allee wegen Bergungsarbeiten nach einem Unfall heute Morgen weiterhin gesperrt. Wenn möglich, sollten Sie diesen Bereich weiträumig umfahren. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding. Zwischen Spandauer und Siemensdamm ist immer noch die rechte Spur gesperrt. Der Grund sind Straßenschäden und es gibt daher weiterhin stockenden Verkehr ab Detmolder Straße und Tempelhof. Die Gerstorfstraße ist zwischen Attilastraße und Kurfürstenstraße voll gesperrt. Dort ist weiterhin die Polizei im Einsatz. Und Blitzermeldungen haben wir auch für Sie. Geblitzt wird unter anderem auf der A10, dem südlichen Berliner Ring, im Schönefelder Kreuz Richtung Potsdam, auf der A24 Höhe Herzsprung in beiden Richtungen, auf der B96 zwischen Lieskau und Betten und in Potsdam in der Zeppelinstraße stadtauswärts. Weitere Blitzer und auch Verkehrsmeldungen nehmen wir nach wie vor sehr gerne von Ihnen entgegen unter 0331 70 99 888 und wir wünschen Ihnen natürlich eine gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden mit Gregor Rotschalk. Mein Gott, ist das hier staubig. Was haben wir denn hier? Ach, 1968? Nein, das kann es nicht sein. 70? Ah, da kommen wir der Sache schon näher. 71, 72, 78, ist das schon wieder so lange her? Stuart, was machst du denn da? Na, du guter Junge, dann sing mal. just a game that you play. Your hand, but you're all alone, and those time passages, I know you're in there, you're just out of sight. Oh, time passages. Buy me a ticket on the last train home tonight. Oh. Das ist ja unglaublich geradezu, was hier in diesem Hitkeller alles rumfleucht. Er ist ein bisschen anders als der, den ich gewöhnt war, aber ich finde mich ganz gut zurecht. Ja, kein Wunder, Radio 1, da ist alles so unglaublich geordnet. Bei mir war das immer ein totales Durcheinander. Aber man gewöhnt sich ja an alles, oder? Berlin Jazz, die Monstersendung. Ja, ja, das ist mein Monster, das redet mir ab und zu dazwischen aus guten alten Zeiten. Ja, ist ja in Ordnung. Kommst du etwa nochmal? Könnte sein. Ah, was ist das? Kommt er noch? So, meine Liebe, und nun noch ein Löffelchen Kaviar. Ja, damals war der Kaviar auch noch billiger als alles andere. Heute kann man sich das ja nicht mehr leisten. Das Einzige, was ich mir noch leisten kann, ist eine Reise nach Marrakesch. Mein Gott, war das ein Übergang. Sunset in your eyes, traveling the train to clear Moroccan skies. Ducks and pigs and chickens call, animal carpet wall to wall. American ladies 5 foot tall and blue, sweeping cobwebs from the edges of my mind. Had to get away to see what we could find. Hope the days that lie ahead bring us back to where they've led. Listen not to what's been said to you. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh, all on board the train. All on board the train. I've been saving all my money just to take you there. I smell the garden in your hair. Take the train to Casablanca, going south. Blowing smoke rings from the corners of my mouth. Curly cocks hang in the air. Charming cobras in the square. Stripes your leathers we can wear at home. Well, let me hear you now. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? You know we're riding on the Marrakesh Express. They're taking me to Marrakesh. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. All on board. Ja, ja, Crosby, Stills, Nash, Marrakesch, Express. Das waren noch Zeiten. Und wir sind weiter bei den Radiolegenden. Hier steht eine vor dem Mikrofon. Ist so nett, wenn man mich Radiolegende nennt. Eigentlich durfte ich schon gar nicht mehr leben. Aber ich leite über zur nächsten Radiolegende. Eine Dame, Christine Dähn. Christine, hörst du mich? Hallo, ich grüße euch und dich ganz besonders. Ich habe deine Sendung gehört, schön. Oh, vielen Dank. Sag mal, es gibt einen alten Spruch unter Radioleuten. Man ist immer so jung, wie man sich anhört. Stimmt das? Wir lassen es dabei. Ich schätze dich jetzt auf 25. Mensch, du kannst ja Komplimente machen. Vielen Dank. Das ist ja toll. Na, aber mal im Ernst, wann hast du angefangen mit dem Radio? Also ich habe nach dem Studium angefangen und das war natürlich eine ganz tolle Zeit. Zunächst einmal hätte ich mich am liebsten vergraben wollen, weil ich nicht so gut war. Bei DT64 sind Leute gewesen, denen hast du ein Mikro vor die Nase gehalten und schon ging es los. Sie haben also 5 Minuten, 10 Minuten reden können und das war für mich also so großartig. Ich kann nicht sagen, dass ich das von Anfang an war, aber dann irgendwann kam auch die Radiolust über mich. Also, und das gipfelte daran, dass auch ich dann ein Mikrofon bekam und ich musste gestoppt werden, wenn ich aufhören sollte zu reden. Ja, ich kenne das mit dem Stoppen. Vor allen Dingen stoppen einen die Hörer am liebsten, wenn man Musiksendungen macht. Dann sagen die mal, quassel nicht so viel, wir wollen aufnehmen. Das war damals der Fall. Heute gibt es so viele Sender mit so viel Musik, da kann immer auf die Musik draufgeredet werden. Das war da tragisch. Deine Höhepunkte waren aber nicht die langen Reden, sondern die gezielten Ansagen. Die DT64 Jugendkonzert. Im Palast der Republik. Ist das richtig? Ja, das war was Tolles. Ja, erzähl mir ein bisschen mehr. Du weißt, ich war auf der anderen Seite. Ja. Und ich bin da natürlich nicht hingekommen, obwohl ich konnte ja Radio DT64 hören. Ab und zu habe ich auch bei euch reingehört. Und ihr wart ja auch teilweise sehr modern. Ihr wurdet auch immer besser. Ihr wart ja nicht direkte Konkurrenz zum RIAS-Treffpunkt. Ach nee. Ne? Also das würde ich auch nicht sagen. Also ich habe ja das Metronom moderiert, das war die Chartsendung des Ostens und ich habe aber ganz normal einen Sendetag von 16 bis 19 Uhr moderiert und ich habe das eben so gerne gemacht und ich war immer also dankbar, wenn ein Kollege sagte, Mensch, ich habe heute Zahnschmerzen, kannst du denn nicht? Also das bezog sich auch darauf, dass die Jugendkonzerte, die wir im Palast der Republik gemacht haben, wirklich eine einmalige Geschichte geworden sind. Bis dahin hat ein Radiosender so große Veranstaltungen auch noch nicht gemacht, organisiert und vor allen Dingen inszeniert. Das heißt also, es sind zwei Hälften gewesen. Junge Leute sollten an die klassische Musik und natürlich an die Rockmusik herangeführt werden. Die Rockmusik mochten sie, die Klassik meistens nicht so sehr. Und darum haben wir auf Weltorchester gesetzt in der einen Etage und in der anderen waren dann eben großartige Leute, die etwas ganz Besonderes gemacht haben. Also damals zum Beispiel sind ja auch die großen Werke der Rockmusiker gekommen, die Sixtinische Madonna, Stern Meißen hat was gemacht, Elektra, also die Sixtinische Madonna, sie waren ja aus Dresden und sind aus Dresden. Also da sind großartige Leute aus Amerika gekommen. Ich erinnere mich an einen großen, dünnen Mann, der hieß Memphis Slim und der hat den Blues vertreten. Also wie er den Flügel bearbeitet hat, das war einfach großartig. Fritz Rau, euer großartiger, muss ich nochmal das Wort verwenden, Manager, hat diesen Mann dann in den Palast der Republik gebracht. Und der wollte immer Würstchen essen, kann ich mich noch ganz genau erinnern. Der Fritz Rau oder der Memphis Slim? Nee, Fritz Rau nicht, sondern der Memphis Slim wollte das, okay. Ja. Und einer hatte direkt vor der Veranstaltung gegessen und das muss wohl die sechste gewesen sein. Und das schien ihm nicht so gut bekommen zu sein. Also wir haben jedenfalls gezittert, ob alles so gut geht, aber Blueslegenden, die schaffen es immer. Und wirst du morgen davon erzählen, so wie eben, oder, ich meine, das muss man wirklich sagen, deine Fähigkeit durchweg wie vom Blatt zu lesen, hast du dir erhalten? Also es ist so, ich habe also mit meinen Rockermusikern 10 Jahre mal pausiert. Mhm. Das heißt, ich war also sehr viel in der Welt unterwegs. Ich habe das Fernsehstudio auf der MS Europa geleitet, bin also durch die Welt gefahren, was mir gut getan hat, weil ich einen kleinen Nachholbedarf hatte. Und dann aber nach 10 Jahren kam ich wieder zurück und es bedeutete, dass ich wieder so eine große Lust hatte, in diesen, ich sage es immer so, Familienkreis zu treten. Und das ist so gewesen. Ich bin das erste Mal bei der Verleihung der Goldenen Henne gewesen und auf einmal waren sie alle wieder da. Also sie haben mich wiedererkannt, ich habe sie wiedererkannt und auch wieder das gleiche Gefühl in mir entwickelt. Das war wirklich was ganz, ganz Tolles. Und dann habe ich 3 Bücher geschrieben, 3 Bücher, also über gerade wichtige Leute der Szene. Und somit ist mein Anschluss da ganz automatisch dann gekommen. Und dann werden sich die Hörer auf dich morgen freuen können, also auf die weitere Radiolegende Christine Dähn ab 10 Uhr auf Radio 1. Ich danke dir für deine Ausführungen. Mensch, du kannst das ja wirklich. Oder hattest du dir es heimlich aufgeschrieben? Messer schärfen, Wurzeln brechen, Routen berechnen, mich zerstückeln, trotzdem lächeln, unversehens anders sprechen. Keine Sprache, keine Sprache, keine Sprache treibt mich um. Auf dem Pfad der Dämmerung, ich will Steine schmeißen, mich zerreißen, ich will täglich anders heißen. Alle Preise sollen winken, ich will im Swimmingpool trinken. Der Teufel sagt, du musst es tun. Auf dem Pfad der Dämmerung will ich Steine rollen, alle sollen mich begehren und mich mit Gericht bescheren. In die Leere will ich kriechen, um mich soll's nach Erdbeer riechen. Meine Karte halte ich verkehrt herum. Auf dem Pfad der Dämmerung. Mich verrammeln, in mir die ganze Welt versammeln. Die Altäre sollen rauchen, ich werde neue Kleider brauchen. Die Kometen sterben stumm. Auf dem Pfad der Dämmerung, ich will Stein behauen. Im Vertrauen, ich möchte mich selbst verdauen. Belästigung wird nicht beginnen, alles detoniert nach innen. Meine Ziele sind auch mir Mysterien. Auf dem Pfad der Dämmerung will ich Steine rollen. Alle sollen mich erhören und mich mit Gewicht beschweren. In die Leere will ich sinken, um mich soll's nach Erdbeer stinken. Meine Karten halte ich verkehrt herum. Auf dem Pfad der Dämmerung. Auf dem Pfad der Dämmerung. Auf dem leuchtenden Pfad der Dämmerung. Na bitte, Tokotronic auf dem Pfad der Dämmerung und das um 12.23 Uhr. Na bitte. Wir machen weiter mit, was machen wir denn weiter? Kein Jingle. Na gut, machen wir keinen Jingle. Fliegen wir weiter nach Afrika. Mal sehen, ob der hier wenigstens anfängt zu fahren. Das ist das Schöne, wenn es live ist. Man kann. Man muss aber nicht. Thank you. some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Afrika und Toto. Klassikrock nennt man das ja heutzutage. Als ich damals anfing, Rundfunk zu machen, gab es natürlich eine völlig andere Szene. Es gab zum Beispiel eine Sendung, die hieß Schlagerkassette. Jeden Sonntag um 16.30 Uhr begann es und es hieß im Untertitel aus der deutschen Produktion. Da mussten Schlager gespielt werden. Schlager, Schlager, Schlager. Aber es gab auch schon modernere Titel, die ich dann heimlich mit reingenommen habe. Und dann bildeten sich Fraktionen. Die einen wollten Roy Black hören. Roy Black. Und die anderen wollten eben später dann Neue Deutsche Welle hören. Heute würde man sagen, gäbe es gar kein Problem, denn die deutschen Produktionen sind natürlich um einiges anders und besser geworden. Da brummt was, ist richtig? Lass brummen. Das war das Thema der Schlagerkassette damals. Das Stück hieß Music in Color und wurde gespielt vom Rias Tanzorchester unter der Leitung von Rüdiger Piesker. Jeden Sonntag lief es und heute hätte ich solche Musik dazu gespielt. One, two, one, two, three, four. Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Ost, West oder Nord, hab den Jackpot an Bord. Will von hier über London direkt nach New York. Denn ab heute lebe ich jeden Tag, als ob ich morgen tot wäre. Lauf hier durch den Park und werf mein Geld, als ob es Brot wäre. Yeah. Nur noch Kaviar, Champagner oder Shampoos. Baby, ich erfüll dir wirklich jeden Wunsch mit Handkuss. Frühstück in Paris und danach joggen auf Hawaii. Und um das Ganze noch zu toppen, gehen wir shoppen in L.A. Also pack dir deine Zahnbürste ein. Denn ab heute bist du mehr als an nur einem Ort daheim. Mit meinem Babe in der Hand und nem Safe an der Wand. Können wir tun, was wir wollen und das Leben ist noch lang. Also komm, Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Sie will Kreditkarten und meine Mietwagen. Sie will Designerschuhe, davon ganz schön viel haben. Manolo Blahnik, Prada, Gucci und Lacoste. Kein Problem, dann kauf ich halt für deine Schuhe gleich ein ganzes Schloss. Sie will in Geld baden und sie will Pelz tragen. Und sie will schnell fahren, einmal um die Welt fahren. Sie kann sich kaufen, was sie wollte, doch nie hatte. Denn ich hab jetzt die American Express und zwar die schwarze. Also komm, Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. So muss Technik. Und deshalb gibt's jetzt den großen Technikbonus auf alle Produkte. Ab 499 Euro einkaufen und einen 50-Euro-Gutschein sichern. Und bei einem Einkaufswert ab 999 Euro gibt's sogar einen 150-Euro-Gutschein. Der große Technikbonus. Jetzt auf saturn.de und in allen Berliner Märkten. Nur bis 2. Februar. Saturn. So muss Technik. Jetzt bei Praktika 20% auf alles, außer Artikel der Marke Budget. 20%? Praktika, hier spricht der Preis. Was macht die neue Senior Allnet Flat eigentlich so günstig? Ganz einfach. Der Preis. Nur 19,90 Euro im Monat. Inklusive Flat fürs Festnetz, für alle Handynetze und fürs Internet. Perfekt für Smartphones. Jetzt auf senio.de. Weil einfach, einfach, einfach ist. Und zum dritten verkauft. Das Motorrad Baujahr 67 an den jungen Mann dort. Schatz, wie bezahlen wir das eigentlich? Mit einem Kredit. Ja, aber wenn wir... Dann zahlen wir die erste Rate später. Ist schon vereinbart. Und wenn... Dafür haben wir einen ratenfreien Monat. Der flexible Deutsche Bank Privatkredit. Jetzt zu Top-Konditionen. Ah, als nächstes ist Schmuck dran. Deutsche Bank. Leistung aus Leidenschaft. Nur noch bis Donnerstag. Die Simio Allnet Flat 2 Monate gratis. Jetzt auf simio.de. Endlich Gerechtigkeit. Der neue Rundfunkbeitrag. Einfach für alle. Eine Wohnung, ein Beitrag, ein Radio. Radio 1. Und wenn Sie einfach noch Fragen haben, www.rundfunkbeitrag.de. Radio 1. Nachrichten. Um 12.30 Uhr mit Michael Mellinger. Die Bundesregierung vertagt die Entscheidung über das umstrittene Arbeitnehmerdatenschutzgesetz und schließt Änderungen am Gesetzentwurf nicht mehr aus. Wegen der Proteste bei Gewerkschaften und Arbeitgebern finde die Bundestagsabstimmung am Freitag nicht statt, teilte die Unionsfraktion mit. Der Gesetzentwurf verbietet unter anderem geheime Videoüberwachungen am Arbeitsplatz, weitet aber dafür offene Kontrollen aus. Fast jeder zweite Arbeitnehmer in Deutschland klagt über zunehmenden Stress am Arbeitsplatz. Das geht aus dem Stressreport Deutschland 2012 hervor, den die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin heute vorstellte. 60% der Befragten gaben an, dass sie oft verschiedene Aufgaben gleichzeitig erledigen müssten. Insgesamt wurden 18.000 Menschen zu ihrem Arbeitsalltag befragt.

bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Guck, da oben steht ein neuer Stern. Kannst du ihn sehen bei unserem Feuerwerk? Wir reißen uns von allen Fäden ab. Lass dich schlafen, komm, wir heben ab. Nicht schlafen, hast du auch ein Auge zu. Lass uns gemeinsam warten, ich für mich genau wie du. Wir sehen, wie die Sonne aufgeht, yeah, yeah. Wir sehen, wie die Sonne aufgeht, yeah, yeah. Wir sehen, wie die Sonne aufgeht, yeah, yeah. Wir sehen, wie die Sonne aufgeht, yeah, yeah. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Guck, da oben steht ein neuer Stern. Kannst du ihn sehen bei unserem Feuerwerk? Wir reißen uns von allen Fäden ab. Lass dich schlafen, komm, wir heben ab. Wenn die Welt doch wirklich so schön wäre, lila Wolken, ja, da würden wir alle drauf schweben. Sie sind weiter richtig, auf der richtigen Welle von Radio 1. Was hat er gesagt? Ja, ja, siehst du? Guten Morgen. Bitte sehr, genau das wollte ich hören. Guten Morgen für guten diejenigen. Morgen. Ja, ist doch richtig, für diejenigen, die gerade aufgestanden sind. Wunderbar. Wir kommen zu einem völlig anderen Thema. Haben Sie sich eigentlich schon mal überlegt, wie viel eine Milliarde ist? Hä? Stefan, unser Techniker, guckt mich an. Nein, auch nicht. Eine Milliarde? Zwei Milliarden? Wie viel wären es denn gerne? Drei, zehn, 40, 700? Nein, geht auch nicht, nicht. Wir hören ständig nur davon. Es geht um Milliarden, wenn es um die Schulden geht. Schulden von Ländern, denen es richtig dreckig geht. Zum Beispiel Griechenland, da wissen wir alles. Da müssen Schulden bezahlt werden. Wer bezahlt sie denn? Wir wissen es nicht. Wir hören es ständig. Unsere Finanzhäuptlinge beten uns Zahlen vor. Und es gibt niemanden, der es mir erklären kann. Nach Griechenland kommt eben Spanien, Italien, Zypern. Und es wird Geld gedruckt. Und immer wenn ich im Fernsehen zum Beispiel Leute höre, Politiker, die diskutieren, dann wird erklärt, ach, das ist doch alles ganz einfach und wir drucken Geld. Nein, wir erzeugen es. Was machen wir wirklich? Es fiel mir ein Politiker auf, der es richtig erklärt. Und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr erstaunt. Er ist übrigens ein Steinbock wie ich, geboren am 16. Januar 1948. Und wir haben noch etwas gemeinsam. Den gleichen Vornamen. Na, wissen Sie schon, wer es ist? Es ist Gregor Gysi. Am anderen Ende sollte er jetzt sein, des Telefons meine ich. Hallo, Herr Dr. Gysi. Hallo, Herr Rotschalk. Ich freue mich, Sie zu hören. Ich hätte Sie auch gerne hier im Studio live gehabt, aber das Leben eines Politikers. Richtig. Genau. Nun habe ich Ihnen ja schon versteckt ein Kompliment gemacht. Ich habe Sie neulich gehört und habe gesagt, Sie erklären das anders. Sagen Sie mal, wo bleiben denn diese vielen Milliarden eigentlich? Die sind natürlich in einem Kreislauf. Diese Milliarden gehen immer an Banken und Hedgefonds, die irgendwann mal die Darlehen gegeben haben und die das mit Zinsen alles zurückbezahlt bekommen. Das heißt, das Geld geht, das ist das eigentlich Witzige ist, wir stellen das Geld der Europäischen Zentralbank zur Verfügung. Die Europäische Zentralbank darf es aber nicht direkt der griechischen Regierung oder der spanischen oder der portugiesischen geben, sondern die gibt das Geld wieder den Banken. Die bedanken sich, bezahlen bei der Europäischen Zentralbank 0,75% Zinsen und geben es dann weiter an die Regierung für 4 oder 5 oder 6% Zinsen und davon bezahlen die dann ihre Schulden bei diesen Banken. Ja, und dann schließt sich der Kreislauf. Die Schulden werden sie trotzdem nicht wieder los. Warum hat denn Griechenland noch so unglaublich viele Schulden? Na, das liegt daran, dass wir meines Erachtens in Bezug auf Südeuropa eine völlig falsche Politik machen. Und zwar, indem wir sie zum Sparen zwingen und sagen, ihr müsst Leute aus dem öffentlichen Dienst entlassen, ihr müsst die Löhne kürzen, ihr müsst auf jeden Fall auch die Renten kürzen, ihr müsst auch andere Sozialleistungen kürzen. Das machen die auch alles artig. Dadurch reduziert, wird es nicht nur sozial ungerecht, sondern reduziert sich die Binnenkaufkraft. Das heißt, die Leute können immer weniger kaufen. Dadurch geht die Produktion zurück. Und das hat zwei Folgen. Es gibt einen Rückgang der Produktion in Griechenland um ein Viertel. Sowas gab es bisher nur im Krieg, noch nie in Friedenszeiten, dass du einen Wirtschaftsrückgang von 25% hattest. Und die Steuereinnahmen gehen auch zurück. Und deshalb sage ich immer, das ganze Geld ist in den Sand gesetzt. Das können wir gar nicht wiederkriegen. Wovon sollen die denn das auf dieser Basis zurückzahlen? Und wo sehen Sie dann das Ende der Fahnenstange? Eigentlich, indem man das Ganze umdreht. Also erstens behaupte ich, es wird jetzt irgendwann ein Schuldenschnitt kommen nochmal. Aber der unterscheidet sich vom ersten Schuldenschnitt. Beim ersten Schuldenschnitt mussten die privaten Banken etwas leiden. Wenn jetzt die Griechenland die Schulden erlassen werden, dann auch gegenüber der Europäischen Zentralbank indirekt und damit auch gegenüber Deutschland, gegenüber anderen Ländern. Und das wird hart. Deshalb versucht die Bundeskanzlerin, es bis zur Bundestagswahl zu verhindern. Und danach wird es wohl kommen. Aber im Kern hätte man eine andere Politik machen müssen. Natürlich hätte man für Ordnung sorgen müssen in Griechenland. Die geben viel zu viel für Rüstung aus. Die brauchen eine Steuergerechtigkeit. Ich meine, da gibt es 2000 Familien. Ich bitte Sie, denen gehört 80% des gesamten Vermögens Griechenlands. Die mussten bisher nicht einen halben Euro mehr bezahlen. Aber die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Krankenschwester, die Rentner, die müssen das alles bezahlen. Das ist wirklich indiskutabel. Aber, und dann hätte man was tun müssen, was man auch tun kann gegen Steuerflucht und Steuerhinterziehung. Und dann hätten wir Folgendes machen müssen. Dann hätten wir Kredite geben müssen an Griechenland mit der Bedingung nicht zum Abbau, sondern zum Aufbau. Da hätten wir sagen müssen, so, und das müsst ihr investieren in Tourismus oder in Schiffsindustrie. Und dann hätten wir das auch unserer Bevölkerung erklären können. Wenn ich dann eine Milliarde hingegeben hätte und ich hätte einen Zinssatz von, sagen wir mal, 2% oder 1,5% vereinbart, und dann hätte ich ja gesagt, ja, jetzt nehmen wir die Steuereinnahmen zu und ich kriege alles zurück, und dann wäre auch die eine und die andere Bevölkerung zufrieden gewesen. Ich sage immer, historisch war es die Wahl zwischen Versailles, wo die nicht aufhören konnten zu siegen und Deutschland bis ins Mark gedemütigt haben, oder Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die Westmächte viel klüger waren und gesagt haben, nein, wir bauen das Land wieder auf. Und das ist das Stichwort, Marshallplan. Warum kommt denn niemand auf die Idee, sowas heute zu tun? Ja, das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Es liegt daran, dass Deutschland glaubt, der eigene Kurs, wir haben ja hier die Reallöhne gesenkt, wir haben die Realrenten gesenkt, wir haben die Realsozialleistungen gesenkt, der sei so erfolgreich. Und dabei merken sie gar nicht, wie wir uns ins eigene Fleisch schneiden, denn wir sind der Vize-Weltmeister im Export. Das heißt, wir stellen viel mehr her, als wir benötigen, und verkaufen das. Wir können das aber nur verkaufen, wenn die anderen Länder das Geld haben, es zu kaufen. Und jetzt haben wir einen Einbruch unseres Exports nach Südeuropa. Dramatische Rückgänge beim Einkauf auch deutscher Waren und Dienstleistungen in Griechenland, in Portugal, in Spanien, in Italien. Aber eine Steigerung nach China, wenn ich mich nicht irre. Ja, und jetzt ist es, das ist ein ganz interessantes Beispiel. Opel liegt jetzt da nieder in Bochum, weil die dürfen ihr Auto weder nach China verkaufen, noch nach Brasilien, noch in die USA. Und VW darf das. Und deshalb konnten die Exporteinbußen nach Südeuropa ausgleichen durch eine Exportsteigerung nach Brasilien, in die USA und vor allen Dingen nach China. Aber nicht immer hat man das Glück. Und deshalb stehen wir vor folgender Frage. Wenn unser Export rückläufig sein wird, müssen wir nicht dann die Binnenwirtschaft stärken? Wenn wir aber die Binnenwirtschaft stärken wollen, gibt es nur einen Weg. Höhere Löhne, höhere Renten, höhere Sozialleistungen. Und damit haben wir schon fast das Programm Ihrer Partei wieder mal ausgesprochen. Ich wollte von Ihnen ja wissen, wie sich das wirklich verhält. Und das haben Sie ganz toll erklärt. Jetzt kapiere ich es. Werden wir das überhaupt lösen können? Warum setzen Sie sich nicht alle Politiker an einen Tisch in Deutschland und sagen, können wir das nicht lösen? Oder ist das unlösbar? Am Tisch. Die Bundeskanzlerin lädt ja ab und zu die Fraktionsvorsitzenden ein. Und da wurde das eben deutlich. Die einen setzen darauf und sagen, Griechenland muss wettbewerbsfähig werden. Klingt ja schön. Wenn die ihre Löhne senken und das alles, dann können sie leichter ihre Produkte verkaufen. Dann sage ich, abgesehen davon, dass ich den Weg sowieso falsch finde, weil man erstmal immer die Wirtschaftsleistung reduziert, weil sie ja immer weniger einkaufen können, kommt aber noch hinzu, dann können wir ja dorthin weniger verkaufen. Da haben sie alle gestaunt. Okay. Das ist doch mal eine ganz einfache Logik. So, aber dann sind sie vorgegeben, dann haben sie das abgestimmt mit Frankreich und mit anderen Ländern. Verstehen Sie, die Hauptsorge ist ja immer, wir stehen kurz vor Wahlen. Die Krise darf nicht bei uns ins Wohnzimmer kommen. Das will die Kanzlerin vermeiden, zumindest bis zur Wahl. Und danach werden wir dann harte Schnitte erleben. Und da frage ich immer, was wollen Sie denn dann kürzen in Deutschland? Noch kürzen? Wollen Sie den Hartz IV noch mal halbieren? Oder ich was? Ja. Da kriege ich keine Antwort. Jetzt muss ich Sie kürzen, denn unsere Zeit läuft uns davon. Trotzdem, vielen Dank für dieses kurze, knappe und sehr ausführliche Interview. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke, tschüss. Danke, deine tschüss. Augen machen bling bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen bling bling und alles ist vergessen. Zeit vergeht. 12.52 Uhr und das war's schon. Das war eine kleine Reminiszenz an eine Zeit, die schon lange vorbei ist. Und ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig Spaß gemacht. Ja. Und denken Sie daran, das Leben ist viel zu kurz, um billigen Sekt zu saufen. Ja, und du? Was sagst du, Monster, dazu? Hallo. Und nun, meine Liebe, Ihren Schuh bitte. Champagner für alle. You ain't nothing but a troublemaker, girl. You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After insane. Cause I keep doing the same damn thing, thinking one day we gon' change. But you know just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do, I won't remember. I'll be gone until November, and you show up again next summer, yeah. Typical middle name is Prada. Picture like a glove, girl, I'm sick of the drama. You're a troublemaker, but damn girl, it's like I love the trouble, and I can't even explain why. Hallo liebe Schneeschieber, hallo Frostbeulen, hallo Scheibenkratzer. Hier ist Dagmar Meier von Carglass. Winter kann so schön sein, kann aber auch nerven. Am spannendsten ist diese kalte Zeit übrigens für Ihre Windschutzscheibe. Wenn Sie jetzt den Innenraum aufheizen, entstehen so große Spannungen im Glas, dass aus jedem Steinschlag sofort ein Riss werden kann. Lassen Sie die Heizung also aus und kommen Sie noch vor dem nächsten Frost zu Carglass. Wir reparieren Ihre Scheibe mit unserer patentierten Technologie in nur 30 Minuten. Danach können Sie die Heizung auch direkt wieder aufdrehen. Und das Ganze kostet Sie, dank Ihrer Versicherung, meist keinen Cent. Einfach 0800 7x2. Carglass repariert, Carglass tauscht aus. Weißt du, Kalle, dass dir Seidenbacher-Müsli gut tut, das ist dir jetzt klar. Weißt aber auch, dass du ein gescheites Öl für deinen Salat brauchst. Nicht raffiniert, neu. Nicht von irgendwo, neu. Nimm das vom Seidenbacher. Seitenbacher-Öle. Öle von Seitenbacher. Nur ein gegrillter Burger ist ein guter Burger. Probier noch heute bei Burger King den Big King für nur 1,99. Mit zweimal Beef auf offener Flamme frisch gegrillt, zweimal Käse und original Big King Soße. Der Big King bei Burger King, aber nur für kurze Zeit. Jetzt probieren. Burger King. Geschmack ist King. Radio 1 vom RBB. Schlagzeilen. Werbeauftragter kritisiert Zustand der Bundeswehr. Bundesregierung zieht Arbeitnehmerdatenschutzgesetz zurück. Das Wetter heute Nachmittag von Westen nachlassender Regen. 6 bis 8 Grad im Sendegebiet. Mehr dazu gleich um 1. Da geht er dahin, Gregor Rotschalk, der Mann, der dieselbe Haarfarbe hat wie ich. Wirklich? Ja, gucken wir, komm, wir vergleichen. Wir haben kein Fernsehen hier. Ich fand's ganz toll mit dir. Es war sehr lustig. Beim nächsten Mal nehme ich mir 2 Geräte mit. Also einen links und einen rechts und in der Mitte noch einen. Aber es war ja eine einmalige Sache und hat sehr viel Spaß gemacht. Und beim nächsten Mal einfach auch doppelt so viel Zeit. Ja. Das ist für meine Sendestrecke auch noch. Mach ich sofort mit. Alles okay. Danke, tschüss.